oben auf dem Thron, dort will ich hin, dort will ich bleiben. Keine Angst, keine Sorgen, dort kann man nicht alles vermeiden. Also drück dich fest am Daumen, seh schon vor mir. Es ist eine Utopie vielleicht, denn ich stehe immer noch hier. Hab mich kein Stück bewegt, doch schau weiter raus. Schau weiter nach dem Glück, ein Leben in Saus und Braus. Doch der Wind wird mir versperrt, doch ich geb nicht auf. Denn kassiert wird er später, kommst du richtig in den Lauf. Weder links noch rechts, das Ziel halte ich mir vor Augen. Scheiß auf die Haters, die wie Blutegel an mir saugen. Die lass ich einfach hinter mir, die lass ich einfach noch stehen. Das kümmert mich ein Scheiß, sollen sie zum Teufel noch gehen. Denn ich stehe weiter mein Weg bis zum Ende, bis zum Glück. Eins ist dann auch sicher, ich will auf keinen Fall zurück. Wenn ich mal da bin, ein Wiedersehen ganz ohne Wieder. Wozu denn auch, dann bin ich nämlich ganz neue Sieger. Verlieren kommt nicht in Frage bis zum bitteren Ende. Das ist dann auch mein Statement, was ich euch hiermit sende. Ich bin der Champ, ich werde meinen Weg schon gehen. Irgendwann werde ich ganz oben stehen, ihr werdet schon noch sehen. Da lasse ich die Korten klein, wie ein Fifth in der Club. Das Ziel steht zwar an, bergauf und bergab. So wie es ausschaut, muss es für bare Münze nehmen. Doch eins ist klar wie Wasser, ich werde nicht um Leute flehen. Das wäre das allerletzte, es kommt sowas von nicht in Frage. Ganz egal wie es ausschaut, ganz egal welche Lage. Ich bleib weiterhin auf Kurs, jetzt ist die Segel. Du sagst, du schaffst es nicht, du sagst, ich wäre noch ein Flegel. Ich sag, geh nach raus, bezahlt wird ganz am Schluss. Also setz dich in Bewegung, sonst passt den letzten Bus. Doch erwartet kein Trinkgeld, ich habe übrigens einkassiert. Wie, wo und was, wie ist nur das jetzt noch passiert? Das fragst du dich jetzt, ich lass dich im Dunkeln noch stehen. Wenn ich mal den Thron erstatte, solltest du besser noch gehen. Das Glück findet zu mir, kommt Zeit, kommt auch Rat. Gewinn werde ich so oder so, wie so ein dunkelsten Pfad. Denn wenn ich warte, flieht, dann bist du der Allerletzte. Du sagst, das glaubst du nicht, dass ich dich erst noch zu texte? Ich sag, du willst schon noch sehen, mach dich jetzt endlich vom AK. Besieg dich hier und dort, mit vier mein erstes AK. Ich bin der Champ, ich werde meinen Weg schon gehen. Irgendwann werde ich ganz oben stehen, ihr werdet schon noch sehen. Da lass ich die Korten klein, wie ein Fifth in der Club. Das Ziel steht zwar an, bergauf und bergab.